Du bist ein Landstreicher, Landstreicher, barfuß durch den Regen. Du kannst wirklich gut jonglieren. Du bist ein Landstreicher, Landstreicher, ziemlich schlechte Zähne. Der Quetschkommode durch die U-Bahn. Ich bin der Grund, dass dein Sohn nur noch von Metzgern träumt. Morgen klärt er sich die Frau von seinem besten Freund. Triff mich 20. Stock im Weißen See. Ich mache Arschbombe auf ein Open-Mic-Café. KIZ, 4 Proleten aus der Gruft. Nachts spreng ich Bioläden in die Luft. Hör auf dein Radio, lade die Uzi. Supsi, wie bei den Hutu und Tutsi. Tok, tok, tok, der Lynchmob klopft. Ich steh vor der Türe, jongliere ein Kinderkopf. Guck, wie ich statt mit Worten mit Muskeln spreche. Mit Frauen rede, als ob ich keine Mutter hätte. Willkommen zum Feuerfest mit Nashorn, D-Crack und teurem Speck. Der Herr Professor Doktor, er bringt das Fett. Und KIZ bringt das Feuer mit. Ich zieh eine Rakete, bis das Atmen schwer wird und flieg wie eine Rakete in die Atmosphäre. Dann flieg ich in ein Zeitloch und die Galaxie schwebt kurze Zeit später in andere Sphären. Was ist da los mit eurer Ehre? Fressen oder zum Mittag gibt es eure Mädels. Ich esse Erkans Kopf, während Stefan noch kocht und im Keller warten 90 Esel. Dann schädel ich erstmal eine Pille rein, wie Dieter Hoeneß, steck deine Klinge ein. Du dickes Schwein, solltest du diese Zeit längst in deinem Zwinger sein. Du bist ein Landstreicher, Landstreicher, barfuß durch den Regen. Du kannst wirklich gut jonglieren. Du bist ein Landstreicher, Landstreicher, mit der Quetschkommode durch die U-Bahn. Du bist ein Landstreicher, Landstreicher, barfuß durch den Regen. Du kannst wirklich gut jonglieren. Du bist ein Landstreicher, Landstreicher, ziemlich schlechte Zähne. Mit der Quetschkommode durch die U-Bahn. Nase wie ein Schwein, drei Arme und ein Bein. So kommst du nicht rein, zieh dich anders an. Du bist Teil einer großen Schausteller-Dynastie. Zahnlose alte Frauen, Kinder, die mit Hühnern spielen. Schmutz im Gesicht, wasch dir die Hände. Was ein Kaffee, schau mein Kopf an die Wände. Ich fühle mich alleine, drücke den Feuermelder. Ich bin im Club mit Merkel, wir schmeißen Steuergelder. Ich komme auf die Party, trag die Haut deiner Braut. Was rammt dich darauf, Haus oder Maus? Zeig mir deine Oma, ich tanze Bossa Nova. Mach mein Geschäft auf der Straße wie ein Obdachloser. Das muss gefeiert werden. Ich plündere mein Konto, zieh das Geld zusammen, hol mir'n Fünfer auf Combo. Eis, Wein, Mais, Wein, deine Frau will was Neues, probier ich Scheiß ein. KIZ-Style, Kaviar pur. Mein Schwanz ist sehr lang und sehr hart wie beim Hur. Er ist dreckig und pink, dreckig und stinkt. Ich brauch Promo und mach Boris Becker ein Kind. Sei Landstreicher, Landstreicher, barfuß durch den Regen. Du kannst wirklich gut jonglieren. Du bist ein Landstreicher, Landstreicher, mit der Quetschkommode durch die U-Bahn. Du bist ein Landstreicher, Landstreicher, barfuß durch den Regen. Du kannst wirklich gut jonglieren. Du bist ein Landstreicher, Landstreicher, ziemlich schlechte Zähne. Mit der Quetschkommode durch die U-Bahn.